E. Übung 23. Familienstand. 23a. Bitte hören Sie die Dialoge und schreiben Sie. Herr Alvarez, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Hallo Werner, bist du noch verlobt? Ja, ich bin noch mit Irene verlobt. Frau Schmidt, sind Sie verheiratet? Nein, ich bin nicht mehr verheiratet. Ich bin geschieden. Susanne, bist du verheiratet? Nein, ich bin nicht verheiratet. Ich bin ledig. Frau Meier, sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet. Mein Mann ist leider schon gestorben. Herr Miller, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Meine Frau kommt aus England. Frau Pieper, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet. Mein Mann kommt aus Südamerika.